jahrelang kein ruhiges Leben gelebt. Doch plötzlich wurmt es in mir. Ich werd's nicht mehr erdulden. Ich schau nicht zu bei der Scheiße hier. Verraten, verkauft, belogen, verloren, jahrelang auf das System gebaut. Plötzlich versteht mich meine eigene Mutter nicht mehr, doch ihr hatte ich am meisten vertraut. Arbeit weg, Eltern zurückgezogen, fragen sich, haben wir sie falsch erzogen? Ihr blendetet mich mit Wohlstand und Harmonie, doch Vertrauen zu mir, das hattet ihr nie. Sie schrien mich an, wenn du rechts bist, kennen wir dich nicht mehr und komm auch nicht zu Besuch hierher. Euch ist es egal, warum ich so bin. Ihr habt doch nur Angst, da schaut der Nachbar hin. Verraten, verkauft, belogen, verloren, jahrelang auf das System gebaut. Plötzlich versteht mich meine eigene Mutter nicht mehr, doch ihr hatte ich doch am meisten vertraut. Hab mich nie gefragt, warum ich so fühl. Hab mich nie gefragt, worum es hier geht. Hab mich nie gefragt, was ich so treibe. Es ist ja auch egal, es ist nicht euer Weg. Du hast mich auf die Welt gebracht. Oft zusammen geweint und oft gelacht. Doch plötzlich nicht mehr in deinen Rahmen passe. Ich muss mich rechtfertigen, oh wie ich das hasse. Verraten, verkauft, belogen, verloren, auf das System gebaut. Plötzlich versteht mich meine eigene Mutter nicht mehr, doch hier hatte ich am meisten vertraut. Verraten, verkauft, belogen, betrogen, ihr habt mir gelehrt, alles wird gut. Doch nein, Mutti, so ist es nicht, heute bin ich vor Leuten wie dir auf der Hut. Doch eins will ich noch sagen, auch wenn du mich nicht mehr liebst, ich bring meine Sache zu Ende, weil's für mich zurzeit nichts Wichtigeres gibt. Verraten, verkauft, belogen, verloren, jahrelang auf das System gebaut. Plötzlich versteht mich meine eigene Mutter nicht mehr, doch hier hatte ich doch am meisten vertraut. Hier hatte ich immer vertraut.